Da kann er rachsüchtig sein. Wie es Peter Pienzenauer von Kufstein erfahren musste, den es den Kopf kostete, dass er die Kanonenkugeln des kaiserlichen Belagerers von der Feste Geroldseck hinunterkehren ließ. Maximilian versteht sich auch auf das Plattnergewerbe. In der Reichsstadt Nürnberg, wo die großen Meister Peter Fischer und Albrecht Dürer zu Hause sind, ist er ein gern gesehener Gast. Hätte es nur nicht immer an Geldmitteln gefehlt. So kann er den Künstlern die gewünschte Förderung nicht gewähren. So kann er aber auch in der großen Politik nie zu einer richtigen Kraftentfaltung kommen. Die beiden gefährlichen Gegner, Türken und Franzosen, hat er richtig erkannt. Aber niemals in den 26 Jahren seiner Regierung kann er gegen den König von Frankreich mit ausreichenden Mitteln ins Feld ziehen. Er muss sich gegen ihn mit brüchigen Koalitionen behelfen. Gegen die Türken ist er überhaupt nie zum Schlagen gekommen. Und da er ewig in Geldnot ist, bleibt er ewig auf die Stände seiner Erblande und als Kaiser völlig auf die Bewilligungen der Fürsten angewiesen. Die Reichsreform ist ihm keine Phrase, er will den alten Bau mit neuem Leben erfüllen und Schwung genug besitzt er dazu. Aber auch hier verläuft alles im Sande. Die partikularen Gewalten sind zu mächtig geworden. Der Kaiser kann nichts mehr ausrichten, selbst wenn er beharrlicher bei einer Sache bliebe, als dies in seiner Veranlagung liegt. Wie viel glücklicher ist doch der König von Frankreich? Märchenhafte Mittel, gemessen an dem Elend, mit dem sich Maximilian herumschlagen muss, stehen ihm zur Verfügung. Der Kaiser aber hat selbst in seinen Erblanden, für deren zweckmäßige Verwaltung er wahrhaft landesväterlich sorgte, Schulden machen müssen. Als es mit ihm zum Sterben kommt, da findet er, der sich sein Leben lang auf den Schlachtfeldern seiner Zeit herumgeschlagen hat, kaum ein Plätzchen, wo er den Leib zum letzten Quartier betten kann. Innsbruck, das er so heiß geliebt, für das er sehr viel getan, sperrt ihm die Tore, da die Schulden von seinem letzten Aufenthalt noch nicht beglichen worden sind. Als er stirbt, als ein Einsamer fast ohne Familie stirbt, kann der Kaiser nirgends die Frucht seiner heißen Bemühungen sehen, abgesehen von dem einen, dass sein Enkel Karl aus der Ehe Philipps mit Johanna von Kastilien und Aragonien nun doch in Spanien regiert. Er selber ist eigentlich Zeit seines Lebens trotz reicher Begabung und einer Fülle von Interessen, trotz eines Mutes, der mit keinem Einsatz kargte, durch die Ungunst der deutschen Verhältnisse ein Kaiser ohne Reich geblieben, und zwar unverdient, während es Friedrich III. Verdientermaßen gewesen ist. Bei Maximilian fällt uns die Tragik der deutschen Geschichte besonders ins Auge. Wie peinlich ist es, schließlich auch diesen Herrscher, statt dass seine großen Ziele zur Erfüllung gelangt wären, sich dem leichtfertigsten Glücksspiel der Hausmachtvergrößerung hingeben zu sehen, aus dem durch beispiellose Schicksalswendungen dann Dauerhafteres und Entscheidenderes herauswächst, als aus seinen Bemühungen um die Reichsreform und den Schutz der Reichsgrenzen. Auf Maximilian I. richten sich 1493 bis 1519 allgemeine Hoffnungen. Auch die Fürsten wollen damals noch ein lebendigeres und wirksameres Reich, ganz besonders aber die Bürger in den Städten und die geistlichen Gebiete, die unter der allgemeinen Anarchie im aufgelösten Reich am meisten leiden. Was haben in der Zeit des steirischen Friedrich nicht die Schwachen, oder besser gesagt die leiden müssen, die nicht ihren Lebensunterhalt und ihr Gedeihen direkt auf die Ausplünderung anderer und auf Gewalttätigkeit gesetzt hatten. Es war nacktestes Faustrecht gewesen und die Hand dieser Mächtigen lag besonders schwer auf den Bauern, die im Reichstag keine Vertretung besaßen. Ja, wenn die einmal reden werden, dann kann für den Kaiser eine neue Zeit heraufkommen. Als Maximilian zu seinem ersten Reichstag in Worms einreitet, lassen ihn schon äußere Sorgen ganz besonders auf einen günstigen finanziellen Abschluss der Reichsreformfrage drängen. Karl VIII. Von Frankreich ist in Italien eingefallen und greift bedrohlich auf der Halbinsel um sich. Neapel ist in seine Hand geraten. 4 Tage nach der Eröffnung sehen wir Maximilian bereits die große Liga mit dem Papst, Venedig, Mailand und Ferdinand dem Katholischen von Aragonien gegen den ihm auch persönlich verhassten französischen König 1495 abschließen. In Worms tritt dem Habsburger sein bedeutendster Gegenspieler in den Reichsgeschäften, der Erzbischof Berthold von Mainz, entgegen. Während Maximilian durch die Reichsreform die Stärkung der kaiserlichen Macht erstrebt, will dieser als Sachwalter der mächtigeren Fürsten einen bundesstaatlichen Charakter der durchzuführenden Reformen, einen Reichsrat aus 17 der bedeutendsten Fürsten, der die Finanzen und die äußere Politik überwacht. Das ist eine Art ständiger Reichstagsausschuss, der für den Herrscher nichts übrig lassen wird. Auch verlangen die Stände ein ständiges Reichsgericht, das Reichskammergericht, das fortan auch das Recht der Ächtung besitzt, das bisher nur der Kaiser geübt hat. Dieses Gericht ist aber eine unbedingte Notwendigkeit, und nur wenn es rasch zum Arbeiten kommt und seine Entscheidungen auch durchgesetzt werden, kann der trostlosen Unsicherheit, die das Reich erfüllt, gesteuert werden. Es soll seinen Sitz in Frankfurt am Main haben, seinen Vorsitzenden der Kaiser berufen, die 16 Räte, von denen 8 Gelehrte des römischen Rechts sein müssen, sollen von den Reichsständen ernannt werden. Ein ewiger Landfriede soll zugleich mit dem Reichskammergericht beschlossen werden. Der Kaiser verlangt dafür eine eilende Hilfe, um den Römerzug antreten zu können, der natürlich unter den obwaltenden Verhältnissen zugleich den König von Frankreich treffen wird. Neben der eilenden fordert er noch eine währende Hilfe, zunächst für 10 bis 12 Jahre, um das Reich vor den begehrlichen Nachbarn beschützen zu können. So kommt es in Worm zur Errichtung des Reichskammergerichtes in der von den Ständen vorgeschlagenen Form und zur Verkündigung des ewigen Landfriedens. Den Reichsrat vermag der Kaiser abzuwenden. Für die finanziellen Erfordernisse wird der gemeine Pfennig ausgeschrieben, die erste direkte Reichssteuer, auf die der König sogleich für die Bedürfnisse des Franzosenkrieges eine Anleihe in Höhe von 150.000 Gulden aufnehmen darf. Bei der Einkassierung der Reichssteuer ergibt sich allerorts zumindest arge Säumnis. Von dem geringen Betrag, der tatsächlich eingegangen ist, haben die Erbländer des Kaisers einen wesentlichen Teil geleistet. So ist aus der geplanten großen Kraftanstrengung nichts geworden. Das Reichskammergericht wieder wird von der übermütigen Reichsritterschaft in Franken, Schwaben und am Rhein abgelehnt. Schon ein Jahr nach seiner Eröffnung muss es wegen Mangels an Mitteln aufgelöst werden.